Gott zum Erbteil sich erwählet hat. Doch wohl, und aber wohl, wo man's zu Herzen fassen und recht erkennen will, durch wen der Herr den Segen wachsen lassen. Was bedarf es viel, das Zeugnis ist schon da. Herz und Gewissen wird uns überzeugen, das, was wir Gutes bei uns sehen, nächst Gott durch kluge Obrigkeit und durch ihr weises Regiment geschieht.